SWR 2, jetzt Musik. Neuer Konzeptualismus zu einer Trendwende aktuellen Komponierens, nicht erst bei jungen Komponisten. Von Gisela Nauck. Ferniehoes zweites Streichquartett, eingespeist von Johannes Kreidler in die Software Band in a Box. Der Algorithmus versucht, passende Harmonien und ein Metrum für die Vorlage zu finden, was offenbar nicht schlecht gelungen ist. Bei den Darmstädter Ferienkursen 2010 avancierte diese Musik zur inoffiziellen Darmstadt-Hymne und symbolisierte damit ein kompositorisches Umdenken unter heute jungen Komponisten. Das geht los bei Peter Ablinger, der jetzt schon einige Zeit in diesem Bereich tätig ist, aber jetzt habe ich das Gefühl, es kommt eine jüngere Generation nach, wie Trond Reinholzen oder Lars-Peter Hagen oder Jennifer Walsh, Cory Archangel, Patrick Frank. Ich lehne den Begriff nicht völlig ab und mir ist völlig klar, dass ganz wichtige Aspekte meiner Arbeit am besten in der konzeptuellen Tradition auch zu verstehen sind. Er erfasst nur nicht einfach alles. Es ist nur ein Teilaspekt. Das Konzeptuelle kann nicht erfassen, was ich insgesamt mache. Teile davon kann es ganz gut beschreiben, Teilaspekte, aber nicht die Gesamtheit dessen, womit ich mich beschäftige. Ich liebe diese Tradition, dass man etwas denkt als ein Konzept und dann versucht man, etwas mit diesem zu machen. Diese Trennung mag ich sehr. Ich mag sehr diese Tradition von klaren Objekten und auch diese theoretische Tradition bei Xenakis und Stockhausen und sowas. Das ist auch Konzeptkunst für mich. Und man muss eigentlich ein bisschen über diese Konzepte reden, um viel von dieser Musik zu verstehen. Und ich habe kein Problem mit das, diese Trennung zwischen Gedanken und Konzepte und die klangliche Realität oder sowas. Ich sehe eigentlich im Künstler ganz allgemein, es ist eine Person, die im weitesten Sinne im Erkenntnis Feld zugange ist. Also die Gesellschaft, finde ich, kann eigentlich von Künstlern erwarten, dass Künstler ihnen ein Gesellschaftsbild mit ästhetischen Mitteln reflektiert und präsentiert. Also es ist eine Frage der Öffentlichkeit. Also wenn man Kunst macht, tritt man an die Öffentlichkeit. Und in dem Moment, wo man an die Öffentlichkeit tritt, hat man für mich auch als Künstler dann eine Verantwortung. Und diese kann ich aus meiner Sicht nicht mehr rein musikalisch eingehen. Es gibt dafür, glaube ich, auch mehrere historische Gründe. Zum einen in einer postmodernen Situation oder spätpostmodernen Situation, wo man doch einen sehr objekthaften Zugang, einen Zugriff auf Musik hat. Ich finde es ein ganz paradigmatisches Stück oder Werk, weiß ich mal, Sensor oder Konzept eben, was ich jetzt zu diesem neuen Konzeptualismus rechnen würde, ist, was Jennifer Walsh bei einem Wettbewerb für Pianisten gemacht hat. Sie hat gesagt, sie sollen einfach an der Stelle meines Stückes irgendein Stück aus der bekannten virtuosen Literatur nehmen und einen Halbton höher spielen. Das finde ich wirklich paradigmatisch. Also da sieht man, da soll eigentlich ein neues Stück gemacht werden, aber wir haben schon eine riesige Masse an Werken und dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Österreicher Peter Ablinger, der Norweger Trond Reinholzen, der Schweizer Patrick Frank und der Deutsche Johannes Kreidler gehören zu den Repräsentanten einer gegenwärtig immer deutlicher werdenden kompositorischen Neuorientierung. Sie selbst, respektive Johannes Kreidler, hat dafür das Label Neuer Konzeptualismus vorgeschlagen. Gleichsam als Exposition dieser Sendung formulierten die vier Komponisten in der Reihenfolge ihrer Namensnennung Kernpunkte, welchen Stellenwert konzeptuelles Denken in ihrem Schaffen hat. Festzuhalten ist zunächst, dass es ein internationales Phänomen ist. Betrachtet man es aus musikgeschichtlicher Perspektive, so fällt auf, dass wesentliche Impulse für einen neuen Konzeptualismus einem kulturellen Kontext entstammen, in dem der abendländische Musikbegriff mit seinen zur Postmoderne führenden Ausprägungen offenbar einen Endpunkt erreicht hat. Dieser Materialfortschritt, der schon eine ziemliche Leitidee in der neuen Musik war, viele Jahrzehnte lang, kann man sagen, ich glaube, das kommt an ein Ende. Naja, und wo gibt es denn neuen Spielraum? Bereits aus jenen vier kurzen Statements werden aber auch verschiedene Facetten, subjektiv unterschiedliche Auffassungen, sowohl hinsichtlich des Begriffs neuer Konzeptualismus als auch hinsichtlich seiner kompositorisch-künstlerischen Umsetzung deutlich. Der österreichische Komponist Peter Ablinger, Jahrgang 1959, fungiert dabei bei den Jüngeren bereits als Vater dieses neuen Konzeptualismus, was dieser nur lakonisch mit den Worten kommentierte: Tja, man wird alt. Johannes Kreidler, der jüngste von ihnen, gehört zum Jahrgang 1980, Trond Reinholzen wurde 1972 und Patrick Frank 1975 geboren. Tatsächlich aber liegen die Anfänge eines konzeptuellen Denkens, vor allem in der bildenden Kunst, aber auch in der Musik, weiter zurück. Was sich vor einem halben Jahrhundert in der Musik der 60er Jahre noch sehr punktuell bei nur einigen wenigen andeutete, quasi als Nische in der Nische neuer Musik, scheint sich heute zu einer wichtigen Tendenz zeitgenössischen Komponierens auszuweiten. Trond Reinholzen. Ich glaube, es ist eine sehr starke Tradition in Musik überhaupt. Und es ist nicht zufällig, dass vielleicht der Gründer der Conceptual Art war ein Komponist, also John Cage. Und so hat vielleicht die ganze Conceptual Art begonnen, kann man vielleicht sagen. Und ich mag sehr diese alte konzeptuelle Kunst, wie Solovit und Joseph Kosuth und diese Leute. Und ich bin sehr inspiriert von sie. Und vielleicht ist die Sache, wir haben das ein bisschen verloren in Musik in den letzten 30 Jahren oder sowas. Und wenn das zurückkommt, finde ich das gut. Ich mag Deutlichkeit in Musik und das ist manchmal schwer zu erreichen. Und das war wirklich die Sache mit der alten Conceptual Art, dass sie wirklich sehr deutlich versuchten zu werden. Eine Idee pro Arbeit. Für diese alte Conceptual Art der 1960er Jahre stehen in der Musik ebenso Namen wie Lamont de Young, Elvin Lussier, Fluxuskünstler wie George Brecht oder Henry Flint, der amerikanische Avantgarde-Künstler, der auf den Gebieten Philosophie, Mathematik, Wirtschaftswissenschaft, Musik und bildende Kunst die Institution bürgerliche Kunst bekämpfte und den Begriff Conceptual Art geprägt hat. Wichtig wurde, mit weitreichenden Folgen vor allem zunächst für die bildende Kunst, die Trennung von Idee bzw. Konzept und Ausführung. Letztere, also die künstlerische Umsetzung oder Gestaltung, wurde zweitrangig, konnte auch von Zweiten oder Dritten ausgeführt werden oder wurde gänzlich überflüssig. Die Idee war das Kunstwerk. Während die Kritik an der Institutionalisierung des bürgerlichen Musikbetriebs auch den neuen Konzeptualismus in der zeitgenössischen Musik motiviert, unterscheidet sich dieser von diesem alten Modell jedoch gerade in jenem Punkt der strikten Trennung von Konzept und Realisierung. Das Konzept ist ein Generator für alles, was da dann rauskommt an Tönen. Während wenn ich auf ein Notenblatt schreibe oder so, dann, okay, dann sind das irgendwie Strukturen oder was weiß ich, oder Expressivität, die da von Ton zu Ton sich voranarbeitet und dann wächst da so ein Stück dabei. Und ein Konzept ist halt irgendwie schon deterministisch und verbindlich und übernimmt viele solcher Entscheidungen. Wenn ich den Begriff beiseite lassen kann, um zu dem zu kommen, worum es mir hier zu gehen scheint, dann würde ich sagen, geht es eigentlich um eine Erweiterung des Musikdenkens um den Kompositionsbegriff. Dass Komposition mehr sein kann, als Noten aufs Papier zu kritzeln zum Beispiel. Das ist der entscheidende Punkt. Also sozusagen diese Erweiterung der Techniken und Möglichkeiten, die eben mit dem Begriff der konzeptuellen Wende im Bereich der bildenden Kunst gemeint ist, dass also die bildenden Künstler nicht mehr sich auf Marmorblöcke und Tafelmalerei beschränken, sondern einfach im Grunde alles erobert haben, was man irgendwie nur denken kann. Also nicht nur alle Materialien und Medien und Video und Fotografie, sondern soziale Arbeit kann plötzlich im Kontext bildender Kunst sein. Und sogar Musik ist dann plötzlich, in den 80er, 90er Jahren haben die Maler angefangen, irgendwie DJ-Rollen zu übernehmen, wurde aber weiterhin nur im Kontext bildender Kunst rezipiert, nicht als Musik. Und in dieser Weise bin ich natürlich schon sehr interessiert und fühle mich dem Thema nahe, weil das ist etwas, was mich selber auch sehr beschäftigt, sozusagen ganz, ganz andere Arbeitsstrategien anzuwenden. Nicht einfach nur um der Erweiterung willen selber, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern um das eigentliche Musikmachen oder das Komponieren durchaus auch im traditionellen Sinn besser zu verstehen. Zum Kern dieser ganz anderen Arbeitsstrategien gehört eine Form konzeptuellen Denkens, wie es für Peter Ablinger typisch ist. Am Beispiel seines Weiß-Weißlicht-Zykluses hat er es als Konzepte und Methoden beschrieben, die nur dafür da sind, sich selbst überflüssig zu machen. Nämlich dann, wenn sie etwas hervortreten lassen, was nur im Überschreiten der unterschiedlichen Konzepte und Methoden erfasst werden kann. Zu welch musikalischen Resultaten solch ein Denken führt, hören Sie im folgenden Ausschnitt aus Ablingers Landschaftsoper Ulrichsberg, uraufgeführt 2009. Die Idee, aus der heraus für jeden der 7 Akte unterschiedliche Konzepte entwickelt wurden, lautete: Eine Oper, die den Ort Ulrichsberg und die ihn umgebende Landschaft zum Thema macht. Nach dem ersten Akt Rahmenhandlung Arboretum Seitelschlag, in dem Bäume entsprechend der Klangfarbe ihres Blätterrauschens in der Nähe des Ortes Ulrichsberg gepflanzt wurden, nach dem zweiten Akt Kulisse Wanderkarte oder dem sechsten Akt Generalprobe Schülerprojekt, thematisiert der 7. und letzte Akt die, so der Titel, Personen der Handlung, ein Festkonzert für Kammerensemble, Symphonieorchester und lokale Gruppen. Die im Ort lebenden Menschen wurden durch ihre Beteiligung selbst die Oper. Das kann dann so klingen, wenn gegen ein striktes Orchesterglissando von sehr hohen zu sehr tiefen Tönen gleichzeitig die sogenannte Milchpolka erklingt. Oder das kann auch so klingen. Aber Marmeladen mache ich schon selber. Außerdem habe ich einen kleinen Garten. Bei uns gibt es ja Himbeeren. Himbeeren, Heidelbeeren, Riebissel. Das Beispiel stammt ebenfalls aus dem 7. Akt, die Personen der Handlung, und ist einer der sogenannten Ulrichsberger, / Tänze, für 13 Instrumentalisten, Erzähler bzw. Erzählerin, hier Marianne, zugespielt von der CD. Alles Brombeeren jetzt sehr viel. Erdbeeren, Stachelbeeren habe ich schon gemacht. Und dann gibt es in unserer Gegend besonders gute Heidelbeeren. Und die Heidelbeermarmelade oder Heidelbeeren eingefroren, da gibt es viele Speisen, die man eigentlich, ich weiß nicht, ob man sie im Stadtgebiet so gut kennt. Heidelbeerstrudel oder Heidelbeer mit Kartoffelteig. Wespennester nennen sie die bei uns. Das ist ganz herrlich. Und meine Großmutter hat gesagt, wenn es Heidelbeer gibt, dann brauchen wir gleich keinen Arzt. Die sind so gesund. Das ist ganz was Besonderes. Also, und da kommen, heute ist ja das ganz einfach mit dem Auto, fahre ich bis in Genem. Und in der Genem gibt es im Wald fast überall Heidelbeeren. Und manche Jahre mehr, manche Jahre weniger, manche Jahre größere, manche Jahre kleinere. Und ich war schon ein paar Mal in die Heidelbeeren. Es ist eine mühevolle Angelegenheit und es ist kein Wunder, dass die teuer sind. Aber sie sind ganz, ganz herrlich. Es ist eine wunderbare Marmelade, wunderbarer Saft. Oder ich tue es gerne einfrieren und dann im Winter alles für Strudel und für solche Sachen verwenden. Das ist ganz herrlich. Um die Entwicklung eines neuen Konzeptualismus zu verstehen, der seit einigen Jahren gleich einem Wassereinbruch die kompositorische Praxis aufwirbelt, ist es wichtig, etwas über die Ursachen solcher ästhetischen Um- oder Neuorientierung zu wissen. Johannes Kreidler. Der jetzige Auftritt dieser neuen Konzeptualisten hat Gründe. Einerseits in einer spätpostmodernen Situation, in der Musik objekthafter denn je ist, weil sich der Materialfortschritt im Sinne neuer Klänge erschöpft und eine sogenannte gehaltsästhetische Wende, wie der Philosoph Harry Lehmann sagt, einsetzt. Und andererseits liegen die Gründe in der technologischen Entwicklung, der Digitalisierung, die zum Beispiel eben auch andere multimediale Präsentationsformen ermöglicht, die die Konzeptkunst auch braucht. Die Gründe für den Konzeptualismus, die finde ich eher in einem, sagen wir mal, kulturtheoretischen Umfeld oder einem gesellschaftlichen Umfeld, was für mich einleuchtender ist, wieso der Konzeptualismus logische Folge ist in der neuen Musik. Und die technischen Mittel, also die ganze Virtualität, Internet etc., das lässt sich sehr gut darauf anwenden. Es ist ein sehr tolles Medium für den Konzeptualismus, aber ist nicht die Ursache. Für mich ist es jetzt Zeit, man muss versuchen, etwas Klares zu sagen und nicht zu viel Klangrausch und Wischiwaschi Dekonstruktivismus. Etwas Klares sagen und spielen. Und dennoch bleibt ein großer Spielraum für Witz, doppelten Boden und Nachdenklichkeit. So etwa in Trond Reinholzens Komposition für das norwegische Ensemble Asa Mesimasa, Unsichtbare Musik, für 6 Instrumente und Sprecher, /Komponist, entstanden 2009. In seinem knapp halbstündigen Verlauf bringt es etliche Variationen und Gegenargumente zu dem zunächst ganz klaren Konzept. Etwa, wenn der Klarinettist bereits nach 2,5 Minuten regelrecht ausbricht. Unisono. Akkord. Variation. Wiederholung. Wiederholung. Wiederholung. Variation. Variation. Variation. Wiederholung. Wiederholung. Wiederholung. Pause. Motiv. Fortführung. Kontrast. Entwicklung. Reprise. Übergang. Kombination. Rhythmus. Melodie. Verzierung. Klarinette. Ganz klar zeichnet sich ab, jene Komponisten, in deren Musik sich Ideen eines neuen Konzeptualismus abzeichnen, sind aus dem Elfenbeinturm neuer Musik herausgetreten. Das ist eine kulturkritische Ursache. Noch entschiedener als jene jungen Komponisten, die sich einer musikalischen Ästhetik der Diesseitigkeit verpflichtet fühlen, entwerfen sie musikalisch einen Raum der kritischen Distanz oder Differenz gegenüber der gegenwärtigen Situation. Sie wollen sich auch direkt auf politisch brisante Problematiken unserer Zeit beziehen können, wozu die Mittel einer klangbasierten Musik offenbar nicht mehr taugen. Dass es einfach auch eine Politisierung wieder gibt, ganz allgemein würde ich sagen, so im Vergleich zu noch den 90er Jahren. Also es gibt einfach wieder große Themen wie der Clash der Kulturen und die Finanzkrise und sowas und auch die digitale Revolution. Das sind einfach auch wieder Themen und die spielen in der Musik einfach eine Rolle. Gerade eben auch die Technik, die Computerisierung. So bin ich eigentlich dazu gekommen, konzeptuell zu arbeiten, dass ich mich zum Beispiel mit Samples befasst habe. Leider war dazu kein Beispiel zu finden, das rein radiophon, also ohne seinen visuellen, performativen oder kulturellen Kontext funktioniert hätte. Erinnert sei aber an Johannes Kreidlers GEMA-Aktion im September 2008, als er für ein 33 Sekunden langes Stück, das 70.200 Fremdanteile, sprich Zitate enthält, mit einem Lastwagen den erforderlichen Nachweis dafür auf 70.200 Blatt Papier im Berliner GEMA-Büro ablieferte. Kritik an den hinter der kompositorischen Praxis weit zurückgebliebenen GEMA-Kriterien. Und diese Komponisten wollen sich auch nicht mehr im Karussell der sich selbst legitimierenden Musikinstitutionen mitdrehen, im Strudel der sich nur noch selbst reflektierenden Kompositionen und Klänge, die sich von der Gesellschaft so weit entfernt haben, dass sie kaum noch jemand hören möchte. Peter Ablinger hat für die Konsequenzen einer solchen Distanz ein treffendes Bild entworfen. Wenn ich das Haus, in dem ich wohne, verstehen möchte, dann kann ich nicht verstehen, indem ich immer in dem gleichen Raum sitzen bleibe. Dann muss ich auch mal raus aus dem Haus gehen. Dann muss ich sogar ziemlich weit raus aus dem Haus gehen, damit ich den Gesamtumfang überhaupt mal verstehe. Dann kann es sein, dass ich, während ich rückwärts mich vom Haus entferne, um den Umriss dieses Hauses zu verstehen, vielleicht in Nachbarsgarten lande. Dann stehe ich auf einmal irgendwo bei der bildenden Kunst. Aber deswegen bin ich noch kein bildender Künstler, sondern es ist allein das Interesse an dem, was ich eigentlich tue und auch das Interesse an dem, wovon ich herkomme. Also das Komponieren. Ich nenne mich auch nur ungern Klangkünstler oder so. Ich nenne mich Komponist. Auch dann, wenn ich Arbeiten mache, die vielleicht ausschauen wie visuelle Kunst. In diesem Bild des Zurücktretens hat sowohl Johannes Kreidlers Vorstellung von einem objekthaften Zugriff auf Musik seinen Platz, bei dem er sich als Komponist nicht mehr als Erfinder, sondern als Finder versteht. Ebenso ist darin eine kulturanalytische Erkenntnis von Patrick Frank zu verorten, dass die ursprünglich sinnstiftende Differenz zwischen neuer Musik heute und Gesellschaft verloren gegangen ist. Eine Differenz, die die Avantgarde der 50er, 60er Jahre als gesellschaftskritischen Bezug noch rein musikalisch geschaffen hatte. Vor jeglicher musikalischer Überlegung steht das Konzept. Weil für mich die Musik indifferent ist. Aus meiner Sicht, also da gibt es verschiedene Gründe, die man anführen könnte, hat die Musik kaum Möglichkeiten, für sich selbst different zu sein wieder, wie sie früher war. Sondern ich glaube, wir sind momentan auf dem Höhepunkt der Postmoderne und der ausgehenden Postmoderne ist noch die Zeit der Indifferenz, also dieses Anything Goes. Und um da eine Differenz zu schaffen, braucht es andere Medien als nur die Musik. Und dann kippt das eben sehr schnell in einen Konzeptionalismus. Die Idee eines Zurücktretens von seinem ureigenen kompositorischen Haus und der Umgang mit Musik als Objekt bestimmt ebenso Trond Reinholzens Konzept eines transzendierenden Spiels mit musikalischen Genres und ihren Kontexten. Ein gleichsam objekthafter Umgang damit lag seiner Arbeit mit dem schlichten Titel Musik zugrunde, die 2012 bei den Donaueschinger Musiktagen uraufgeführt worden war. Es kommt immer zu diesem Punkt, wo der Kontext und das Genre wird verändert. Mir interessiert sehr, dass das Stück in eine Richtung geht, etwas wird untersucht und dann kommt es zu einem Bruch. Man kann das nicht fortsetzen und dann möchte ich ja wirklich neue Genre anfangen. Zum Beispiel dieses Stück von gestern, das fängt an wie ein Konzertstück, aber auf einem Punkt, dann funktioniert das nicht mehr und dann wird es ein Vortrag und dann funktioniert das nicht mehr und dann wird es eine Oper auf die Hinterbühne live übertragen wie ein Film und dann funktioniert das auch nicht mehr und dann wird es eine Art Lichtinstallation am Ende. Und ich mag das sehr, dass man nicht weiß, welche Genre dieses Stück ist und man kann wirklich das Genre transzendieren und in eine wirklich neue Welt kommen. Ein anderes, für den neuen Konzeptualismus typisches Konzept verfolgte Trond Reinholzen in seinem Stück Everyday für Solosaxophon, 11 Instrumente, Sprecher, Elektronik und Dokumentaraufnahmen, komponiert 2005. Der vom Komponisten eingesprochene Text als ein kompositorisches Element erklärt zugleich, wie und warum das Stück so entstanden ist. Thema ist der essentielle Unterschied zwischen einem Musiker, nämlich dem Saxophonisten, und einem Komponisten zeitgenössischer Musik. Für jeden Tag eines Monats hat Reinholzen Daten aus dem Alltagsleben beider gesammelt und in musikalische Parameter übersetzt. The second way of investigating this matter, or this interval, is to, in an empirical scientific way, measure details of the everyday of both persons from the 15th of December 2004 to the 15th of January 2005 and expose these data simultaneously. 15th of December. After some consideration, I find it necessary at this point in the piece to explain how this music was conceived, so that you, the listener, are able to better appreciate the concept and sharpen your listening. The explanation will be in English to help our international careers. I have always had the idea that Rolf Erik leads a rock and roll kind of life. How does this compare to mine? Every day during a period of 1 month, Rolf Erik and I wrote down certain statistical data concerning our daily life, like wake-up time, how many hours of working and practicing, amount of alcohol consumed, etc. The data of Rolf Erik's everyday was used to compose the alto saxophone solo part. The data of the composers every day was used to compose the music of the rest of the ensemble. The 17th of December. The starting pitch of the saxophone in each section is determined by Rolf Erik's wake-up time. A low pitch means an early wake-up, a high pitch means a late wake-up. The amount of Rolf Erik's practicing each day determines number of different subsections, each with its own type of material in the saxophone part for that day. The harmonic complexity and the ambitus, or pitch range, of the ensemble is determined by the composer's wake-up time. High complexity and a wide frequency range means early wake-up, while a low complexity and a narrow range means a late wake-up. The tempos are determined by the amount of hours practicing plus amount of alcohol entities consumed on the specified day. In other words, sum of work and pleasure, or amount of general human activity. A high amount of general human activity will give a high tempo. A low amount of human activity will give a low tempo. The listener can, from day to day, compare the human activity interval between the musician and the composer. In the CD booklet, you can view a detailed table which shows how the statistical everyday data was mapped to sound. 18th of December. Ein wichtiges Anliegen des neuen Konzeptualismus ist es, dass der Hörer den Sinn der entsprechenden Musik unmittelbar versteht. Kein geheimnisvoller Ästhetizismus, kein Vorgaukeln eines geistig höher stehenden Schöpfers, keine schön geistige Verklärung. Das heißt auch, es sind Wege zu finden, dem Publikum die Konzepte zeitgleich zum Hören mitzuteilen. Das Wesen von Konzeptkunst ist, dass es irgendwie da ein Konzept gibt, was die Leute eben auch wissen müssen, was essentiell ist, und das muss ja irgendwie verklickert werden, und das ist im Konzertsaal eigentlich nicht vorgesehen. Während wenn man jetzt Videos für YouTube machen kann oder so, oder eben auch viel leichter Video zum Beispiel im Konzertsaal einsetzen kann, dann kann man auch Konzeptkunst da eigentlich realisieren. Und diese eben Arten von entgrenzter Musikausübung, dass irgendwie noch andere Medien hinzukommen, ist für Konzeptkunst wichtig, und das wird eben auch zumindest noch begünstigt jetzt durch die heutigen medialen Möglichkeiten. Entgrenzte Musikausübung verändert die Bedingungen der Rezeption und damit der Aufführungspraxis. Das Sehen wird mindestens ebenso wichtig wie das Hören, und es gibt gar nicht so viele Stücke, die sich fürs Radio überhaupt eignen. Johannes Kreidlers Compression Sound Art entstand ursprünglich als Video für YouTube. Inzwischen existiert aber auch eine radiophone Version. Sämtliche Symphonien Beethovens, abgespielt in einer Sekunde. Sämtliche Songs der Beatles, abgespielt in einer Zehntelsekunde. Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Hörbuch, abgespielt in einer Sekunde. 130.000 Songs, abgespielt in 4 Sekunden. Zusammen. Die Tonspur von Rambo 3, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tonspur eines kompletten Pornofilms, abgespielt in einer Drittelsekunde. Britney Spears, Baby One More Time, abgespielt 10-mal in einer Sekunde. Britney Spears, Gimme More, abgespielt 400-mal in einer Sekunde. Zusammen. Ein hoher Ton, abgespielt durch den Kehlkopf eines illegalen Einwanderers. Der Papst, abgespielt auf einem Kondom als Membran. Zusammen. Die Bibel als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Der Koran als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Die Tora als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Das Gesamtwerk Nietzsches als Hörbuch, abgespielt in einer Drittelsekunde. Bibel, Koran, Tora und Nietzsche zusammen. Immanuel Kant, Kritik der reinen Urteilskraft, Hörbuch abgespielt 22.000 Mal in einer Sekunde, also nur für Fledermäuse hörbar. Die Aufnahme einer Explosion, so viele Mikrosekunden lang abgespielt, wie es Tote im Irakkrieg gibt, zum Stand vom 1. April 2009, das sind 53.552 Mikrosekunden. Hitler spricht das Wort Reich 12-mal langsamer abgespielt. Der Code zum illegalen Rippen von DVDs als Schallwelle ausgelesen. Die Aufnahme eines Ofenrohrs, das 1972 von Neuseeland aus Alaska importiert wurde, wo man es mit einem Benzinmotor 574 Mal pro Sekunde in Schwingung versetzte. Die Aufnahme davon wurde 2003 mit einer gehackten Software auf einem alten Atari-Computer manipuliert und gefiltert. Für die musikalische Kunst des neuen Konzeptualismus wird auch auf neue Weise das Internet interessant. Nicht mehr wie bisher bei rein akustischer Musik als zeitlich und räumlich Distanzen negierendes Medium, sondern als der Ort für multimediale Arbeiten. Diese müssen eine eigene Struktur und Dramaturgie entwickeln, die auch im Internet funktioniert. Kurz und knackig müssen diese sein, so meinte Kreidler, weil die Gefahr des Weg- und Weiterklickens immens ist, wie er als passionierter Internetnutzer selbst weiß. Ob und wie dieses digitale Medium als Kunstgenerator genutzt wird, lässt dann auch Rückschlüsse auf personalstilistische Eigenarten jener neuen Konzeptualisten zu. Ich möchte schon irgendwo versuchen, was Neues auch zu schaffen. Und das hängt einfach auch an technischen Möglichkeiten. Also ein Stück in 33 Sekunden, 70.200 Samples, das wäre vor 15 Jahren technisch noch so gut wie nicht möglich gewesen. Natürlich hat Cage Williams Mix in den 50er Jahren gemacht und der hat ein halbes Jahr lang Tonbänder geschnitten für so 400 Samples. Und ich glaube, das ist auch ein qualitativer Sprung, diese technischen Möglichkeiten. Oder eben so ein kleines, schmutziges Video zu machen mit Melodien, abgeleitet aus Börsenkursen. Vor 15 Jahren wüsste ich nicht, wie ich so ein Video damals gemacht hätte. Und wenn dann im Fernsehen wäre das nicht ausgestrahlt worden, da wäre ich nicht rangekommen oder so. Da gibt es keine Plattform dafür. Johannes Kreidler gehört exemplarisch zu denjenigen Vertretern eines neuen Konzeptualismus, dessen kompositorischer Personalstil, um es altmodisch zu sagen, durch die Nutzung des Internet entscheidend geformt wird. Dann ist es, dass man schon so viel Material da verfügbar hat, was einfach wiederum kreativ genutzt werden kann. Dieses riesige Archiv ist ein Schatz. Sehr interessant ist zu remixen, eben zum Beispiel die vielen Cage-Remixe, die es da gibt. Die Verfügbarkeit ist ein Aspekt. Der Aspekt, dass es Kompositionsprogramme gibt, die einem einfach die Arbeit abnehmen und einem einerseits den Freiraum geben, andererseits aber auch den Zwang einem eigentlich auferlegen, aber dann eine besondere Idee zu haben. In Peter Ablingers Werken dagegen, der, wir erinnern uns, den Konzeptualismus als nur ein, wenn auch wichtiges Element seines Komponierens versteht, findet sich überhaupt kein Bezug zum Internet. Vielmehr erhält seine nicht weniger entgrenzte Musik ihren besonderen Sinn aus der Synthese mit bildender Kunst, mit Text, Sprechen oder auch, indem sie sich zu Stadt- und Landschaftsräumen als sozialen Räumen in Beziehung setzt. Beispielhaft erläuterte er die Besonderheiten seines Komponierens anhand von Wachstum Massenmord für Orchester und Untertitel, ein Stück, das 2011 beim Festival Rainy Days in Luxemburg uraufgeführt worden ist. betrachtet von meiner Arbeit als Ganzen aus, ist der entscheidende Punkt in diesem Stück nicht diese beiden Worte. Wachstum, Massenmord, in großen roten Lettern an eine rohe Ziegelwand gepinselt, deren fotografische Abbildungen, großformatig, hinter das Orchester an die Wand projiziert werden. Sondern ist das, was sich quasi durch mein Lebenswerk zieht. Also eins der Elemente ist, die man in irgendeiner Weise in allen meinen Arbeiten findet, nämlich eine besondere Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung. Eine weitere Arbeit, die sich damit beschäftigt, die Wahrnehmung wahrnehmbar zu machen, so könnte man sagen. Oder zu zeigen, dass Wahrnehmung nicht einfach etwas ist, was stattfindet, sondern dass Wahrnehmung etwas ist, was wir auch wählen und beeinflussen können. Oder dass wir zum Beispiel die gleiche Sache in der einen Weise oder in einer anderen Weise sehen können. So wie zwei Personen sie automatisch immer in zwei verschiedenen Weisen sehen. Aber auch in einer einzigen Person können wir das erleben. Und viele meiner Arbeiten sind sozusagen Versuche, diese Konstellation erfahrbar zu machen. Dass Wahrnehmung ein Modus ist. Wir haben bestimmte Modi zur Verfügung, mit denen wir die Welt erfahren. Und diese Modi sind durch uns geprägt. Wir haben sie selbst gemacht. Das Konzept ist hier nicht nur der Generator von Tönen, Klängen und Kontexten, sondern eine Strategie, um diese Differenz in der Wahrnehmung sinnlich, nämlich durch Sehen und Hören, zu erzeugen und erlebbar zu machen. Der Grund, warum ich diese plakativen Worte gewählt habe, der läuft auf einer ganz anderen Ebene und hat mit meiner tendenziell kritischen Einstellung zum klassischen Musikbetrieb zu tun. Es ist eine ganz besondere Reaktion auf das Orchester, weil das Orchester ist nun mal das öffentlichste dieser Medien, zumindest im traditionellen Sinn. Heute gibt es natürlich die elektronischen Medien, die haben das längst eingeholt. Aber bis davor war das Orchester einfach das Größte, das sozusagen das die meisten Menschen gleichzeitig ansprechen sollte. Es hat etwas mit der Gemeinschaft zu tun, es hat was mit Öffentlichkeit zu tun. Und darauf ist das auch eine Reaktion, dieses Thema der Öffentlichkeit auch wieder zu öffnen und so weiter. Einen Raum zu öffnen vermag bei Peter Ablinger auch ein einzelnes Instrument wie die Orgel. So in dem siebenteiligen Zyklus Orgel und Rauschen, Diaphony 3, dem das Konzept einer energetisch gewaltigen Verdichtung aus immer wieder denselben Anfangstönen in sieben Möglichkeiten zugrunde liegt. In gewissem Sinne ist nichts komponiert, schreibt Ablinger dazu, außer der Raum und das Verschwinden. Hier der Anfang von Teil 3 mit Hans-Peter Schulz an der Orgel. Wenn man Kunst macht, tritt man an die Öffentlichkeit und wenn man an die Öffentlichkeit tritt, hat man als Künstler auch eine Verantwortung, meinte der Schweizer Komponist Patrick Frank zu Beginn der Sendung. Für Ablinger und Frank, wie auch für etliche andere Komponisten, ist diese Verantwortung nur noch durch einen erweiterten Kompositionsbegriff bzw. Strategien eines neuen Konzeptualismus einzulösen. Es handelt sich also um einen übergeordneten, ästhetischen Begriff, der eine breite Palette an kompositorischen Realisierungen erlaubt. Voraussetzung aber ist eine klare Idee. Patrick Frank nutzt, ähnlich wie Trond Reinholzen, neben einer querschlägerisch eingesetzten Instrumentalmusik ebenfalls Mittel des Theaters von Text, Sprache, Szene und Video, aber auch Mittel der bildenden Kunst und vor allem von kulturtheoretischer Analyse. Sein zentrales Interesse ist Gegenwartsdiagnostik mit den Mitteln von Kunst. Das Thema entscheidet jeweils über die Art der genutzten Medien. In dem Installationsprojekt Limina aus dem Jahr 2009 etwa war das Thema die beobachtete gesellschaftliche Indifferenz. Die jüngste kulturkritisch-musikalisch-philosophische Performance »Wir sind außergewöhnlich« setzt sich mit Phänomenen von Quantitäten, Populismus und Subversion auseinander. Die Entscheidung für ein anderes Komponieren aber fiel bereits während des Studiums. Dass ich während dem Kompositionsstudium irgendwann mal wirklich gedacht habe, okay, es ist vollkommen egal letztendlich, was ich komponiere. Es ist völlig wurscht, ob ich jetzt hier die Technik oder die Technik, also ich habe irgendwann auch angefangen, das mehr oder weniger abzubrechen. Also diese Form von Kompositionsunterricht wollte ich gar nicht mehr haben, weil ich eben dieses Anything Goes zumindest für mein eigenes Schaffen extrem gespürt habe. Und die Reaktion darauf war eigentlich, dass ich erstmal verstehen wollte, wieso ist das eigentlich so? Wieso sind wir eigentlich in diesem Anything Goes? Und da begann sehr intensiv eben die Auseinandersetzung mit Gesellschaftstheorien und mit Gegenwartsdiagnostiken etc. Aus der Verschmelzung dieser zwei Leidenschaften, kulturtheoretische Diagnostik und Komposition, entwickelte Patrick Frank die ihm eigenen künstlerischen Strategien. Das begann schon früh 2006 mit einem seiner ersten Werke, Der schalltote Raum nach Lyotard für Streichorchester und 7 Holzbläser, in dem das Tonhöhensystem negiert wird. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist Subversion Version 1 aus dem Projekt Wir sind außergewöhnlich für Gesang, Klavier, Licht, Tape, Videoprojektionen, Regisseur, Videoregisseur, Lichtregisseur, Klangregisseur und Komponist. Eine Komposition, deren Konzept, ähnlich wie bei Reinholzen, Bestandteil der Musik ist. Dass die Anleger, die Investoren, selbst die großen Häuser längst nicht mehr drauf schauen, was sie da kaufen, was es ist, sondern man schaut sich nur noch an, welches Etikett dranhängt. Und man hat den Eindruck, man könnte auch einen Hundehaufen hinstellen, wenn man ein Etikett dranhängt, Goldwaren, würden die Leute sich in die Hosentasche stecken. Hundehaufen und Goldwaren. Herr Kopelkram sagt Hundehaufen und Goldwaren. Hundehaufen und Goldwaren. Hundehaufen und Goldwaren. Ich singe den Ton D auf dem Text Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Hundehaufen und Goldwaren. Eine andere wichtige Erfahrung für Patrick Franks Entscheidung für ein konzeptuelles Komponieren war das Scheitern des kritischen Potenzials von Avantgarde. In der Avantgarde hatten noch kompositorische Techniken, kompositorische Methoden oder Ästhetiken eine über die Musik hinaus greifbare Aussage. Das ist aber jetzt nicht mehr möglich, weil nach dem Einbruch der Avantgarde und so weiter, wie wir wissen, ist ja alles möglich, kompositorisch ist sehr vieles erlaubt. Vor allem fehlen die normativen Grundlagen, um das, was man hört, auch sozusagen politisch oder gesellschaftlich in Relation zu setzen. Die direkte Wahrnehmbarkeit von gesellschaftlicher Anbindung bzw. gesellschaftskritischer Reflexivität. Das ist, glaube ich, das, was der Konzeptionalismus machen kann, im Gegensatz zum rein musikalischen Werk. Wichtig wird, vor allem bei den jüngeren Komponisten, das, was Patrick Frank als Unmittelbarkeit formuliert hat, dass die Idee des Stückes durch eine wie auch immer realisierte Kommunikation des Konzepts zum Publikum hin verständlich ist. Ein weiterer sehr wichtiger Grund für meinen kompositorischen, künstlerischen Konzeptionalismus ist die Unmittelbarkeit. Sehr früh hat mich das nicht wirklich befriedigt, gewisse Themen kompositorisch zu übersetzen, strukturell zu übersetzen. Wenn ich aber ein Thema eben nicht ästhetisiere, sondern realisiere, dann werde ich in das Thema hineingezogen, unmittelbar. Also ich muss da eigentlich im Grunde auch gar nichts mehr großartig verstehen. Mit mir wird dieses Thema gerade gemacht und dann bin ich im Konzeptionalismus drin. Ich möchte ein Beispiel dafür geben. Das Law of Quality Projekt ist über einen ziemlich harmlosen Auftrag entstanden, ein Stück zu schreiben für Klavier und Gesang mit der einzigen Vorgabe, es sollte sich doch irgendwie um Geld drehen. Und ich habe dann gemeint, ja, ich mache das, aber das Geld wird dann selber Teil des Projektes. Also ich möchte nicht über Geld etwas komponieren, sondern mit Geld. Bestandteil von The Law of Quality ist der Verkauf eines Kunstobjekts, nämlich des handgeschriebenen, gerahmten Originalmanuskripts der Komposition für Gesang und Klavier. Jeder, der sich daran beteiligt, wird zum Qualitätsstifter. Denn mit jedem Weiterverkauf wächst der Wert des Bildes. Komponieren mit Geld. Der aus Schnulzenklischees der Schlagerindustrie absichtsvoll so platt wie möglich komponierte Werbesong verwendet als Text Slogans von großen Firmen wie Google, Walt Disney, Davidoff und Nestlé. SWR 2 Jetzt Musik, neuer Konzeptualismus zu einer Trendwende aktuellen Komponierens, nicht erst bei jungen Komponisten. Von Gisela Nauck. Zum Schluss hörten Sie The Law of Quality von Patrick Frank. Redaktion Armin Köhler.